im Rheinland ab und zu sonnig, 8 bis 12, in Höhenlagen bis 7 Grad, stark böiger Südwestwind. Die Zeit 19.05 Uhr. WDR 3 Hörspiel. Eigentlich ist es eine Horrorvorstellung für jeden, dass man sich in jungen Jahren so verletzt, dass man ein Leben lang seinen Körper nicht mehr spürt. Der jungen Maria Christina ist es so ergangen. In jungen Jahren sprang sie in einen Pool, ohne zu erkennen, dass es das flache Nichtschwimmerbecken war. 20 Jahre später erzählt sie uns mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen Stimme davon, in einem Hörspiel, in dem es um ein Leben in Körperlosigkeit und Hilflosigkeit geht und um Selbstbehauptung. Zusammen mit Helga Taug und Daniel Wetzel vom Autorenkollektiv Rimini-Protokoll hat Maria Christina Hallwachs ein Stück entwickelt, das sich unaufdringlich, aber auch unausweichlich mit Schicksal, Lebenswert und persönlicher Haltung beschäftigt, ausgezeichnet mit dem Deutschen Hörspielpreis der AED. Qualitätskontrolle. Genau. Es war jetzt fast ein bisschen viel. Viel. Wieder ein bisschen. So, ja. Qualitätskontrolle. Oder warum ich die Räuspertaste nicht drücken werde. Heute, hier vor diesem Mikrofon, fangen wir mit dem Ende an, mit dem Tod. Es ist kein Heldentod, kein Königinnenmord, kein Unglücksmoment. Es ist nicht erlösend, nicht triumphal, nicht hässlich. Es ist einfach ein Resultat. Play, Pflanze. Ab meinem Kinn kann ich auf der Oberfläche der Haut nichts spüren. Ich sitze unbeweglich vom obersten Halswirbel ab. Ich kann meinen Kopf bewegen, aber das war's auch. Ich sterbe in 5 Wochen, wenn ich nicht bewegt werde. Ich sterbe in 2,5 Wochen, wenn ich nichts zu essen bekomme. Ich sterbe in 3 Tagen, wenn ich nichts zu trinken bekomme. Ich sterbe in 5 Stunden, wenn die Batterien meines Zwerchfellstimulators mich nicht mehr atmen lassen. Ich sterbe in spätestens 4 Stunden, wenn mich kein Mensch umgibt. Ich stelle mir vor, das ist wie bei einer Pflanze, die vor dem Urlaubsantritt nochmal gewässert wurde, in der Hoffnung, dass sie irgendwie durchkommt. Sie steht auf der Fensterbank und die Zeit vergeht. Ich bin 39 Jahre und anfällig. Anfällig für den Tod. Ein Jahr nicht mehr. Und anfällig für das Leben. Ich lebe. Ist nach wie vor da, ist jetzt nur für eine Woche. Ich liebe das Leben. Sie wahnsinnig erkältet ist und richtig grippe. Ich bin 39 Jahre. Und manchem Pfleger muss ich beibringen, dass sie mir beim Essen nicht mit dem Löffel über die Lippen streichen dürfen wie bei einem Baby. Ich werde nicht häufiger wir als ich sagen, aber ich bin nie allein. Es ist immer jemand in Rufweite. Immer. Und das sind meine Leute. Für die Dauer ihrer Schicht leben sie mein Leben. Stopp. Gerade ist Admir noch da? Ja, das bin ich. Maria Christina ist fit. Heute gab es keine Physio, aber dafür gestern. Und die hält noch gut. Also Maria Christina ist noch gut drauf und locker. Atemzugvolumen ist super, 500. Wir haben Standardsachen gemacht, gegessen, schön gegessen, nicht oft abgesaugt, uns eigentlich auch auf den Tag vorbereitet, alles geplant zusammen. Das Atemgerät weggemacht. Atemgerät weggemacht, ja. Pflaster zugeklebt. Massage gab es heute nicht. Das ist ein guter Vorschlag. Okay. Für dieses Hörspiel riskiere ich es. Allein sein, ohne Assistent. Ohne ein Auge, das mich bewacht. Nur mit dir oder euch am Lautsprecher. Ist es dein Ernst, oder? Ha, das würde ich jetzt echt mal genießen nach 20 Jahren, mal eine halbe Stunde allein sein. Hol ich dir mal Wasser? Wäre nicht schlecht, oder? Ja. Geschmack an dieser Idee habe ich neulich gefunden, als ich, ja, wirklich mal kurz alleine war. Play, Schiffe versenken. Der Pfleger, der bei mir war, ist auf die Terrasse gegangen, um eine zu rauchen, hat seine Zigaretten und sein Handy mitgenommen, aber leider den Haustürschlüssel vergessen. Tür ist natürlich zugeknallt und dann saß ich ganz alleine da. Zuerst habe ich es gar nicht bemerkt und plötzlich hat mein Handy geklingelt. Das war Gott sei Dank so vor mir befestigt, dass ich es selber mit meinem Mundstab bedienen konnte. Ja. Und dann höre ich die Stimme von dem Pfleger, den ich eigentlich neben mir vermutet hatte, plötzlich von draußen und weit weg. Du, Maria Christina, ich bin hier draußen auf dem Balkon, ich habe Angst. Was soll ich denn jetzt hier machen? Was war das jetzt eigentlich überhaupt? Und dann fiel mir ein, dass unsere Putzfrau einen Schlüssel zur Wohnung hat und hat gesagt, Anna, du musst unbedingt kommen mit deinem Schlüssel und uns hier befreien. Ja, halbe Stunde braucht sie auf jeden Fall. Und dann hieß es eigentlich mehr oder weniger hoffen, dass nichts passiert. Dass man mich auch nicht absaugen muss, weil wenn man mich absaugen muss und es geht nicht, dann läuft die Lunge irgendwann voll und dann ersticke ich. Tja. Nach einer Weile war es dann aber eben also soweit. Anna war noch nicht da und musste tatsächlich absaugen. Dann habe ich wieder auf der Terrasse angerufen und gesagt, so, also du musst jetzt irgendwie reinkommen. Es hilft alles nichts. Ich habe so leere Betonblumenkästen auf der Terrasse stehen. Nimm einen von denen und schlag damit bitte die Scheibe ein. Ich hatte vergessen, dass es eine Verbundscheibe war. Die lässt sich so leicht dann auch wieder nicht einschlagen. Aber in dem Moment, wo er mit dem Blumenkasten ging, Fenster geschlagen, hat jetzt Krach gemacht und das Schloss ist ausgebrochen. Und dann war er drin. Stopp. Nochmal einen Schluck Wasser. Also, Admir, dann kannst du jetzt gehen. Wie, ich kann gehen? Ich bleib jetzt halb Stündchen allein. Nachher kommt ja Timmy, die löst dich dann ab. Und was machst du, wenn du einen Spastik bekommst und nach vorne kippst und mit dem Rolli gegen die Wand fährst? Ich also verstehe auch nicht, warum auf, du mich jetzt auch wegschicken willst. Ich bezahle dich dafür, dass du das machst, was ich sage, und ich möchte jetzt einfach alleine bleiben. Das ist echt, das ist... Hau ab. Das ist brutal. Jetzt komm, stell dich nicht an. Mach mal einen Kompromiss, du saugst mich jetzt nochmal ab und dann wird es ja eine halbe Stunde reichen, bis nachher Timmy kommt. Du musst den Verschluss zu meiner Luftröhre öffnen und den dünnen Schlauch einführen und vorsichtig die Lunge absaugen. Okay, dann sauge ich dich jetzt ab und dann bin ich weg. Aber das passiert heute und nie wieder. Bin ich definitiv alleine. Ganz komisch, so wie ganz still um mich rum. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Was könnte ich denn jetzt machen? Irgendwie was ich sonst nie mache, weil ich immer denke, oh, was denken die über mich, wenn ich jetzt die Musik ganz laut drehe? Hat mir es 15 Jahre jünger als ich. Der lacht sich immer tot, was ich für Musik höre. Play Pool. Ich könnte eigentlich auch mal an mein Online-Banking rangehen und das genau gucken. Das mag ich auch immer nicht machen, wenn jemand da ist. Jetzt drehe ich es einfach mal auf. Freedom in my hand. The decisions made. Staying on my own. Feeling more than grace. Everyone's alone. Also meine Maus ist am Computer befestigt. In einem Mikrofonständer. Und dann kann ich die Maus zwischen die Lippen nehmen und mit der Zunge, wenn ich sie dann nach rechts berühre, geht die Maus am Bildschirm nach rechts und entsprechend links, oben, unten. Und wenn ich reinblase, gibt es einen Linksklick und wenn ich dran sauge, einen Rechtsklick. Stopp! Mit dem Programm kann ich auch selber eine Aufnahme starten und dann die Geräusche, die um mich herum gerade passieren, aufnehmen. Also zum Beispiel Play, Scheibe einschlagen, Stopp. Oder ich nehme meinen Vater auf, wenn er mit mir spricht. Play, Greta. Also ich denke mal, du erinnerst dich daran, dass wir nach Greta gegangen sind. Genau. Stopp. Nur bis dahin. Genauso kann ich mich selber aufnehmen, Texte aufsprechen und sie dann auch selber wieder abspielen oder mir anhören. So wie ich das jetzt eben mache. Für die Dauer meines Lebens werde ich mich auf andere Menschen verlassen müssen. Für die Dauer dieses Hörspiels werde ich sie in die Pflicht nehmen, die sie zuhören. Am besten wir sagen gleich du, oder? Ich heiße Maria Christina. Und du? Du bist meine Beine, denn die kann ich nicht bewegen. Du bist meine Arme, denn die kann ich nicht bewegen. Du bist jeder meiner Muskeln, auch der kleinste, denn die folgen keinem Impuls. Hast du Kinder? Für diese Aufnahme habe ich Frauen getroffen, die ein Kind erwarten. Ich wollte wissen, wie geht ihr um mit der Ungewissheit, mit den Risikofaktoren, die euch genannt werden, mit den Wahrscheinlichkeitskorridoren, die für dich und dein Kind im Bauch berechnet werden. Es entstand eine Liste mit Gesten, die die Frauen gemacht haben beim Sprechen und Nachdenken. Ich habe früher viel mit den Händen geredet. Das will ich heute auch. Ich werde die Gesten der Schwangeren nehmen. Für die Dauer des Hörspieles kannst du das übernehmen. Sich setzen. Ja, ich stelle mir das jetzt vor, ja? Das rechte Bein über das linke schlagen. So sieht's gut aus, ja. Sich mit der linken Hand im Nacken kratzen. Ja, genau so, prima. Die rechte Hand in die Hüfte stemmen. Die Uhr am Handgelenk hin und her schieben. Was, du hast keine Uhr an? Na, dann schieb dir halt den Ärmel hoch. In der Hosentasche nach einem Taschentuch kramen und sich die Tränen trocknen. Ja, genau, das kann ich mir richtig vorstellen jetzt. Meine Lunge füllt sich mit Luft immer, wenn der Schrittmacher meinem Zwerchfell den Impuls gibt, sich zusammenzuziehen. 15 Mal die Minute. Alle 4 Sekunden ein Strom Luft. Ein. Aus. Ein. Aus. Jetzt hier vor diesem Mikrofon bin ich ein bisschen aufgeregt und Admir hat vorhin schon mal auf 16 umgeschaltet. Das klang so. Play Lungenmaschine. Genau. Das war jetzt fast ein bisschen viel. Viel. Wieder ein bisschen. So, ja. Stopp. Die Arme vor der Brust verschränken. Die obere Hand geht an die Backe. Play, Memory. Gezeugt wurde ich in dem Jahr, in dem das World Trade Center in New York eröffnet wurde. In dem Asien und Europa durch die Bosporusbrücke verbunden wurde, der Geldautomat patentiert, das Schlüsselelement des Immunsystems entdeckt wurde. Dem Jahr der Uraufführung des Erotikstreifens Liebesgrüße aus der Lederhose. 9 Tage später wurde das Album The Dark Side of the Moon von Pink Floyd veröffentlicht. Ich bin im Pillenknick geboren und ich wurde katholisch getauft. In dem Jahr meiner Geburt gab es 5 große Flugzeugabstürze mit insgesamt fast 900 Toten. Die Chance, in diesem Jahr bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, war also ungleich höher als in den Jahren zuvor oder danach. Die Chance, dass du bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen wirst, liegt bei 0,00000007%. Das klingt unwahrscheinlich. 12 Mal hintereinander eine 6 zu würfeln, klingt wahrscheinlicher. Ist das aber nicht. Stopp. So, jetzt streck dich mal in deinem Sessel aus. Nimm deine Arme über den Kopf und streck sie so richtig durch. Jetzt landet gerade eine Fliege mitten auf meiner Stirn. Boah, ist die klebrig. Blödes Viech. Ich hatte nie den Wunsch, unsterblich zu sein. Play, everything counts in large amounts. It's a competitive world. Ich war sehr fix in der motorischen Entwicklung. Am Anfang dachte man nicht, dass Isabelle, meine kleine Schwester, zu langsam sei. Die Kontrollgruppe, also ich, hieß es, sei einfach sehr schnell gewesen. Alles sah prima aus. Kein Grund zur Beunruhigung. Es gab auch schon den Plan, ein drittes Kind zu bekommen. Doch meine Schwester trug von Anfang an eine Krankheit in sich. Eine Mutation. Eine Laune. Also erst haben wir nur festgestellt, dass sie etwas langsamer war. Sie war moppelig und brauchte etwas mehr. Unser Kinderarzt hat uns erzählt, nee, das ist so, die Kinder sind unterschiedlich. Und die Physiotherapeutin war die erste, die uns sagte, sie wissen, dass mit ihrem Kind was nicht in Ordnung ist. Sag ich, was? Die Entwicklung legt den Rückwärtsgang ein. Wir sind empört zu unserem Kinderarzt gegangen. Ein Kind, das schon mal schauen, greifen, laufen, sprechen konnte, verlernt es wieder. Es zieht sich wieder zurück, entfernt sich, es kapselt sich ein. Aber wie immer hat man gedacht, ach, so schlimm ist das schon alles nicht, es wird sich wieder einrenken. Ein Denken in Zusammenhängen, das Denken in Wenn, Dann erlischt. Und dann kam die Aussage, sie müssen damit rechnen, dass ihre Tochter eine Behinderung hat. Sie müssen zwischen einer leichten Lernbehinderung bis zu einer geistigen Behinderung rechnen. Wenn es regnet, dann spanne ich meinen Regenschirm auf. Also die Behinderung von Isabelle, die haben wir damals so dann angenommen und haben damit gelernt zu leben. Aber als dann deine Sache kam, war das für uns schlichtweg kaum zu verstehen. Es kommt schon mal vor, sagen die Ärzte. Es darf doch wohl nicht wahr sein. 2 Kinder, 2 behinderte Kinder, das war einfach schlichtweg für uns zu viel. Zusammen sind meine Schwester und ich ziemlich perfekt. Ihr Körper und mein Kopf. Was will man mehr? Ich denke oft, meine Schwester ist der glücklichste Mensch auf Erden. Wo ich hadere, lacht sie. Und wo ich verletzt bin, lacht sie. Wo ich wütend bin, lacht sie. Wo ich gemein bin, genau. 1 zu 15.000 bis 1 zu 10.000 beträgt die Chance, mit dieser Mutation geboren zu werden. Ob sie weiß, ob sie glücklich ist, weiß ich nicht. Da hört man sie. Das sind ihre Geräusche. Damit nimmt sie am Gespräch teil. Aber was sie damit wirklich genau sagen will, weiß ich nicht. Ich bin erzogen worden, dass man funktioniert. So hatte mein Leben in der exklusiven Stuttgarter Halbhöhenlage schon recht früh eine leichte Schieflage. Dass man Erwartungen, die in einen gesetzt werden, erfüllt. Die Erfolgsgeschichte eines Lebens musste umgeschrieben werden. Gute Noten, gutes Studium, schnell im Studium. Und dass man im Leben seinen Mann stehen muss, auch als Frau. Stopp! War das Gras der Nachbarn grüner? Fahr dir durch die Haare. Leg deinen Kopf auf die Sessellehne zurück. Isabel braucht Leute, die für sie was tun. Sie ist tatenlos. Es wird unterstellt, dass ihr sinnvolles Handeln nicht möglich ist. Play, da sein. In dem Jahr meines Unfalls war sie 16. Sie zog von zu Hause in eine Einrichtung um. Im Tennental lebt sie in einer Großfamilie aus Behinderten und nicht behinderten Menschen. Wenn ich fliege, fliege ich über sie hinweg. Ich sehe sie an einem großen Tisch sitzen. Ich höre sie ihre Laute ausstoßen. Ich sehe sie laufen. Ich denke, sie wird wohl gerade die Talander-Gruppe besuchen. Das sind die, die noch nicht mal Kerzen ziehen oder Marmelade einkochen. Sie sind einfach nur da. Mein Vater dort spricht von pflanzenhaftem Leben, Dasein, Bedürfnisse haben. Mit welchem Nutzen, könnte man fragen. Ich frage eine Blumenzüchterin, einen Getreidezüchter, einen Gärtner. Was ist pflanzenhaftes Leben? Sie sagen alle zuerst, eine Pflanze kommt nicht vom Fleck. Sie kann dort passen oder auch nicht. Isabel braucht Leute, die für sie was tun. Ich brauche Leute, die ich anleite. Stopp! Beweg deine Füße und alle Zehen einmal. Ja, genau. Meine Tatwaffe war ein Pool. Auf Kreta. Play-Tatwaffe. Ich erinnere mich, dass wir sehr fröhlich am Meer waren. Ich hatte mein Abitur in der Tasche. Und dass wir beide von da aus losgerannt sind. Das ganze Leben läge dann vor einem, sagt man. Und du noch gesagt hast. Ich spring noch geschwind rein. Ich spring noch einmal in den Pool. Plötzlich. Kopfüber. Das Becken war auf dieser Seite 50 Zentimeter tief und hielt nicht viel Stauraum parat für meine Lebenslust. Ich weiß nicht, ob es ein Knall auf dem Boden war, den man gehört hat, oder ob es ein Schrei war. Mein Vater sagt, den Schrei höre ich immer wieder. Ich habe dich schreien gehört. Nein, das war Maria Christina. Ich kann ja nicht geschrien haben. Oder war das jemand am Pool? Ich weiß es nicht. Meine Mutter sagt, Eike, hat sie geschrien? Der Schrei. Wer hat denn geschrien? Ist eindeutig deine Mutter gewesen. Hab ich geschrien? Auf jeden Fall ist dieser Airbag nicht aufgegangen. Wir hatten ihn nicht mitgebucht. Wahrscheinlich habe ich geschrien. Aber warum habe ich geschrien? Ich habe es erstmal gar nicht registriert. Ich schrie Eike, Eike. Und dann habe ich mich umgedreht, Eike, und nur deine Mutter und dich nicht gesehen. Sie bewegt sich nicht. Bis ich dann gesehen habe, dass du da irgendwo unten rumgedümpelt bist. Er sagt auch, meine Frau und ich haben uns über den Pool hinweg für eine Sekunde lang angeschaut. Und dann haben wir 1,5 Jahre lang nur noch funktioniert. Hat sie sich verletzt? Das Nachdenken. Bin hingeschwommen. Schau mal nach ihr. Hat erst Jahre später angefangen. Dann ist Eike hereingesprungen, der Papa. Und hab dich da rausgezogen. Ich denke immer, das war am anderen Ende des Pools. Er sagt, beweg deine Beine. Beweg mal die Beine. Beweg deine Arme. Beweg mal die Arme. Und du hast gar nicht reagiert. Ich kann noch sagen, Papa. Papi, ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft. Am Pool waren verschiedene Leute. Ich werde ihn hier behalten. Alle kamen herum. Von meinem Vater. Schauten zu. Ich habe sofort angefangen, dich zu beatmen. Ein. Aus. Ein einziger kam hinzu und sagte noch, ich bin Arzt, kann ich was tun? Aus. ist. Aber da hat schon Eike beatmet. Hätte ein griechischer Hotelier meine Blackbox nach dem Absturz gefunden und ausgewertet? Meine letzten Worte wären wohl gewesen: Scheiße. Oder, oh Gott. Ein. Erst später haben wir erfahren, dass verschiedene aus. Mediziner drumherum standen und ein. Keiner irgendwas unternommen hat. Aus. Die waren alle genauso unter Schock wie wir eigentlich auch. Ein. Aber irgendwie, wenn man selbst betroffen ist, aus. Überlegt man gar nicht und tut irgendwas. Ein. Und so hat Papa aus. Dich beatmet. Und wie du ein. Immer sagst, ich bin zweimal geboren worden. Aus. Einmal von meiner Mutter und einmal von meinem Vater. Irgendwann im Flugzeug der Rettungsflugwacht, auf dem Rückflug nach Tübingen, macht sich für einen kurzen Moment ein Gedanke im Kopf meines Vaters breit. Hoffentlich stürzt das Flugzeug jetzt einfach ab. Das, das war wirklich nur ein Moment. Ein. Und aus. Dann habe ich gesagt, nee, das ist deinem Kind gegenüber ungerecht, das ist deiner Frau gegenüber ungerecht. Jetzt reiß dich zusammen, das geht schon und das kriegen wir schon irgendwie Stopp! Die Hände desinfizieren. Play Anästhesist. Als du nach Tübingen gekommen bist, haben sie dich durch die Schleuse auf die Intensivstation geschoben und haben mir gesagt, sie bleiben draußen. Und da habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann haben die den Oberarzt geholt oder ich weiß nicht wen. Und der hat mit langen und lieben Worten versucht, mir klarzumachen, dass das nicht geht und so. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal zu, das ist meine Tochter. Meine Tochter kann sich nicht wehren, die ist sediert, die weiß überhaupt gar nicht, was abgeht. Ich lasse die keine Sekunde alleine und Intensivstation hin oder her. Ich gehe da rein. Und irgendwann hat er gesagt, okay, den Kerl kriege ich nicht los. Und so durfte ich dann mit rein. Und das haben wir auch für die Zukunft dann so durchgeboxt. Das war so unser Kampf, immer dabei sein zu können. In der Klinik bin ich eine kleine Sensation. Es gibt zu dieser Zeit noch keine Erfahrungen mit Menschen, die einen Genickbruch überlebt haben. Die Bild-Zeitung möchte berichten, wird aber abgewimmelt. Ich bin betäubt. Eine medizinisch verordnete Pause, während sich das Klinikpersonal über meine Zukunft streitet. Laute Stimmen sagen, ein Leben, das in einer solchen Abhängigkeit geführt werden muss, ist nicht lebenswert. Andere laute Stimmen sagen, man kann auch noch später entscheiden. Der Arzt, der zögert, mich abzuschalten, hat eine Tochter mit Down-Syndrom. Das stellt ihn in eine Ecke. Aus Mitleid heißt es von anderer Seite, können keine Entscheidungen getroffen werden. Eine Ethikkommission tagt. Hinter verschlossenen Türen wird abgewägt. Es gibt große Meinungsverschiedenheiten. Der Rat hat entschieden, ich soll selbst entscheiden. Man lässt mich aufwachen. An meine Schläfe sind Klammern, geschraubt, an denen Gewichte hängen, damit die Bruchstelle bewegungslos heilen kann. Ich kann noch nicht mal den Blicken ausweichen. Die Hände flach gegeneinander reiben. Ich habe an die Decke des Krankenzimmers Fotos meiner Schwester kleben lassen. Öffne ich die Augen, sehe ich ihr vor Glück beinahe entstelltes Gesicht. Isabel. Schließe ich die Augen, höre ich die Beatmungsmaschine. Ein. Aus. Ein. Aus. Öffne ich die Augen, steht ein Arzt über mir, der sagt, sie müssen sich darauf einstellen, dass sie dieses Bett nie mehr verlassen können. Ich soll selbst entscheiden, ob ich riskieren will, dieses Leben zu leben. Ein. Aus. Ein. Aus. Ich höre das Alarm. und Fehlalarmgepiepse der Geräte. Ich würde gerne aufstehen, hingehen und sie alle ausschalten. An ihren Schritten erkenne ich die Pfleger und Ärzte. Ich höre, wer sich die Hände desinfiziert und wer nicht. Isabel kommt zu Besuch und jauchzt bei den Piepsern immer wieder auf. Isabel hat, so nehmen wir an, eigentlich gar nicht so richtig realisiert, was wirklich passiert ist. Aber sie hat sicher schon gemerkt, dass sich was verändert hat. Insofern, dass ich mich nicht mehr bewegt habe. Nicht mehr auf sie zugekommen bin und dass sich meine Stimme verändert hat. Isabel amüsierte sich sichtlich, wenn irgendwelche Alarme zu hören waren oder ähnliches. Sie fand das alles eher lustig. Ja, ja, absolut lustig. Ich muss lachen. Für die anderen ist das nicht auszuhalten. Im Zimmer nebenan, da liegt ein Mann seinen Verbrennungen. Die Familie kommt aus Indien und stimmt Trauergesänge an. Es ist nicht auszuhalten. Stopp! Die Hände gefaltet lassen. Play Escapade. Du erinnerst dich an den Professor, wie hieß er? Weiß. Weiß. Wenn der zur Visite kam, dann war das ein Rattenschwanz. Herr Professor im weißen Kittel flog vorne raus und dann kam Lande Nix und dann kam der Oberarzt und ganz hinten kam die betreuende Schwester. Und dann hieß es als erster, Angehörige können hier nicht sein, raus. Und wir haben dann immer gesagt, kommt nicht in Frage, wir bleiben hier, wir möchten wissen, was mit unserem Kind ist. Und wir möchten hören, was Sie sagen. Wir möchten wissen, wie die Therapie aussieht. Welche Medikamente kriegt sie, welche nicht, muss operiert werden, muss nicht operiert werden. Und trotz dem ständigen Dasein hat man viele Dinge nicht mitgekriegt, unter anderem zwei Herzstillstände. Wir haben die Ärzte daraufhin angesprochen, weil wir die Defibrillatoren vor dem Zimmer vorgefunden haben. Und erst auf unsere Fragen bekamen wir da eine Antwort. Nach zwei Herzstillständen sagen die Krankenschwestern, wir werden sie so lange fragen, ob sie leben will oder nicht, bis wir eine Antwort bekommen. Ich sage, natürlich will ich leben. Gerannt wäre ich um mein Leben. Stopp! Däumchen drehen. In meiner Erinnerung sage ich es laut und kräftig. Doch ich muss es geflüstert haben. Meine Stimme war noch kaum zurück. Natürlich will ich leben. Ich habe überlebt. Ich habe die Ethikkommission überlebt. Das Mitleid. Die Prognosen über meinen Körper. Das Gutachten des Psychologen. Und ein rätselhaftes Koma. In der Erinnerung meines Arztes habe ich bei der Frage so panisch reagiert, dass man mir eine Beruhigungsspritze geben musste. Ich hätte auch ganz zu Gemüse werden können. Bei einer zusätzlichen geistigen Beeinträchtigung meinen die Eltern, sie hätten sich dagegen entschieden. Gegen das Leben. Ich denke immer, das Leben ist doch ganz okay, oder? Hey. Play, Geburtstag. Ich bin zu Besuch bei meiner Schwester im Tennental. Eine Frau aus der Wohngruppe baut sich vor mir auf. Was ist mit deinen Armen? Ich sage, die kann ich nicht mehr bewegen. Mit deinen Beinen? Ich sage, die kann ich nicht mehr bewegen. Sie schaut mich an und sagt, naja, Hauptsache gesund. Hätte man mich vor meinem Unfall gefragt, kannst du dir so ein Leben vorstellen? Hätte ich gesagt, nein. Mein Vater sagte mal, es wachsen einem Kräfte, von denen wusste man nichts. Er sagt auch, Es gab viele Nächte, die haben wir durchgeweint. An Pfingsten werden es 21 Jahre, dass mein neues Leben angefangen hat. Es gibt Menschen, die feiern den Tag ihres Überlebens wie einen zweiten Geburtstag. Das mache ich nicht. Ich muss jedes Mal nachdenken, wann es genau war. Am Pfingstsonntag oder Pfingstmontag. Und meine Mutter verdreht dann die Augen und sagt, weißt du das wieder nicht? Der Tag hat keine Bedeutung für mich. Ich merke nur, dass meine Welt geteilt ist. Zwischen denen, die mich vorher gekannt haben, und den anderen. Stopp. Was für ein Bild magst du dir von meinem früheren Leben machen? Jetzt sind meine Hände von den Armlehnen gerutscht. Oft nervt's mich, wenn Menschen augenblicklich ihrem Impuls folgen und die Hände wieder auf die Lehnen sortieren. Also lasse einfach so liegen. Das ist schon okay so. Gieß mal eine Pflanze. Ich bin hart aufgekommen und doch weich gefallen. Play, Kostenfrage. Wir sind fertig mit ihrer Tochter, sagen die Ärzte, nach 15 Monaten zu meinen Eltern. Die Abiturientin soll ihre steile Karriere im alten Pflegeheim fortführen. Unsere junge Tochter in einem Pflegeheim, das ist unmöglich. Das kommt überhaupt nicht in Oder Frage. Den Umweg. Absolut unmöglich. Über eine Stuttgarter Intensivstation Sie wählen. Glauben doch wohl nicht, dass wir unsere 18-jährige Tochter es wird gestritten. Ihr zukünftiges Leben auf einer Intensivstation leben lassen. Alles eine Kostenfrage. Wir richten ihr Zuhause so ein. Die Eltern lassen die Wohnung umbauen. Die Kasse sagt, die Pflege zu Hause zahlen wir nicht. Die Eltern beharren. Nach einem Jahr kommt ein Schreiben. Ich kann zu Hause überleben. Stopp. Ich bin zu Hause. Ich bin. Ich, also wir. Mit dem ausgestreckten Zeigefinger zwischen dir und dem Lautsprecher hin und her deuten. Aber der Preis bleibt flexibel. Die Kosten steigen. Ich bin Pflegestufe 3+. Mehr geht nicht. Seit meinem Unfall bis heute bedeutet mein Leben auch 170.000 Arbeitsstunden, mit denen keiner gerechnet hatte. Meine Pflege kostet in der Stunde so viel wie ein Olivenbäumchen im Gartencenter. Ein Stämmchen, meine Sitze, winterhart. Play, Arbeit. Leistung zählt. Auch ich definiere mich über Arbeit. Arbeite aber ohne Verdienst. Wenn ich arbeite und dabei Geld verdiene, muss ich mein Einkommen ab 500 Euro im Monat abführen. Ich berate, ich pflanze Zuversicht, versuche das, so gut ich kann. Bei anderen, die wie erschlagen sind von Stürzen, wie ich einen hatte. Zum Beispiel Sally, die bei ihrer Geburt einen Genickbruch erlitt und seither in einer Pflegestation lebt. Mittlerweile ist sie 12. Ich versuche, ihr zu zeigen, dass sie auch außerhalb des Krankenhauses leben kann. Manchen derer, die ich begleite, schicke ich auch das Gedicht, das für mich damals eine französische Freundin schrieb. Ich kann es schreiben, indem ich ein Mundstück zwischen die Zähne klemme, an das eine Art umgebogene Stricknadel befestigt wird. Damit kann ich in die Tasten hauen. Kontrollgruppe Abiturjahrgang 1993. Jetzt ziehen viele zurück in die Halbhöhenlage. Jetzt geht es um den Beruf, die Erfolge im Beruf. Jetzt geht es um die Kinder, die hochbegabten Kinder. Sie besuchen Ballettschulen, nehmen Klavierstunden und gehen rudern. Ich schaue zu und frage mich, ob ich mit ihnen tauschen würde. Stopp. Ich glaube eher nicht. Jetzt kann alles anders sein. Deshalb haben wir heute Morgen eine Qualitätskontrolle gemacht. Wir haben uns aus der Vergangenheit diese Hörspielaufnahme im Jetzt meines Wohnzimmers angerufen. Ich nehme wieder meinen Mundstab und ich habe eine extra Tastatur, die neben meiner normalen Computertastatur steht und auf der kann ich ganz normal die Nummern wählen und dann habe ich einen Knopf am E-Rollstuhl, auf den ich mit der Backe drauf drücke und dann wird das Telefon abgenommen. 0711 226 und so weiter. Maria Christina Hallwachs. Hier ist Maria Christina Hallwachs aus der Vergangenheit 2013. Ja, hallo. Welcher Tag ist heute? Heute ist der 25. Januar 2016. Wie lautet die Headline der Stuttgarter Zeitung? In Stuttgart ist gerade ziemlich viel Aufregung wegen Feinstaub, Alarm. Wir sind dazu aufgefordert, nicht Auto zu fahren, aber die Werte sind wohl so extrem, dass sie gerade keine andere Lösung wissen. Ist alles okay? Ja, also alles okay ist so ein bisschen schwierig. Eigentlich ist im Moment tatsächlich nichts so wirklich okay. Einmal mache ich mir große Sorgen um meinen Freund, der mit verschiedensten Tumoren an verschiedensten Stellen kämpft und nicht ganz Herr der Sache wird. Und dann mache ich mir natürlich noch Sorgen im Moment um meinen Pflegedienst, den ich wechseln möchte. Und nicht so ganz sicher ist, wer in 5 Tagen, also zum 1. Februar, bei mir die Versorgung übernehmen wird. Das bereitet mir natürlich schlaflose Nächte. Arbeiten Admir und Timmy noch bei dir? Also Admir arbeitet schon ein Jahr nicht mehr bei mir. Und Timmy ist nach wie vor da, ist jetzt nur für 1 Woche krankgeschrieben. Und was machen deine Eltern? Sind noch alle da? Meine Eltern machen gerade ihren jährlichen Verjüngungskur, Sport, Therapie am Bodensee und kommen in 10 Tagen wieder. Stopp! Sitze ich in meinem Zimmer, wandert mein Blick über ganz Stuttgart. Play, Zukunft. Wo ich sitze, stand meine Mutter mit Isabella auf dem Arm. 3-mal musste ich mich umdrehen. Auf dem Weg zur Schule. Jeden Morgen. Ich winke, sie winken zurück. Ich werde größer und es beginnt zu nerven. 1 Jahr vor meinem Abitur war ich noch mal in der Klinik, in der ich entbunden wurde, um in die Zukunft zu schauen. Damals will ich Kinderärztin werden. Ich sehe Kinder mit schweren Krankheiten und Verletzungen. Ich lerne, 90% aller Behinderungen entstehen erst im Laufe des Lebens. Krankheiten, Infektionen, Unfälle. Wir sind anfällig. Ich sehe Eltern, die nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Ich schaue den Ärzten auf die Finger, wie sie das meistens irgendwie wieder hinkriegen. Nicht alles. Auf Wunder warten dort alle. Stopp. Ich sah mich dort nicht mehr. Und studierte Französisch, weil ich die Sprache liebe und Geschichte, weil ich noch ein 2. Fach brauchte. Eine Fliege jagen. Ich habe einen Experten für komplizierte Flächen und Körper getroffen. Er lehrt auch Statistik und sagt, dass wir oft die geringere Gefahr für die größere halten. Er sagt mir, die Chance, einen 6er im Lotto zu haben, ist genauso hoch wie das Risiko, während der 15 Minuten auf dem Weg zur Abgabestelle tödlich überfahren zu werden. 1 zu 14 Millionen. Aber deshalb immer zu Hause zu bleiben, das hätte keinen Lebensnutzen. Play, Ausflug. Risiko heißt die Wahrscheinlichkeit, die ich in Kauf nehme. Chance dieselbe Wahrscheinlichkeit, wenn ich sie mit Hoffnung verbinde. Die Wahrscheinlichkeit verspricht nichts. Für die wichtigsten Dinge, die mir widerfahren sind, hat es keine Formel gegeben. Die Mathematiker sind die Wahrscheinlichkeitsangaben zum Wetter nicht verlässlich genug. Er hat immer einen Regenschirm dabei. Ich nicht. Aber ich kann mich dabei sehen, wie ich dem Risiko mein Leben abgewinne. Das Unwahrscheinliche. Ich kann fliegen. Wir sind in Deckenbronn auf dem Flugplatz. Ganz kleiner Flugplatz hinten am Waldrand. Und stehen vor einem riesen Segelflieger. Ist ein Doppelsitzer. Ich werde von vier Männern in das enge Cockpit des Flugzeugs umgepflanzt. Im Rücken habe ich einen Fallschirm, den ich im Notfall nicht auslösen könnte. Und dann muss ich gut fixiert werden und dann können wir starten. Jo. Serra 4 von Info kommen. Serra 4. Verständigung 5. Bei mir auch. Vor mir sitzt Detlef, mein ehemaliger Geografielehrer. Schon in der Schulzeit wollte er mich für das Fliegen begeistern. Jetzt fliegen wir immer mal wieder. Seil kommt. Am anderen Ende des Ackers steht die Seilwende. Das Seil, an dem unser Leben hängt und das uns nach oben zieht, ist so dick wie mein kleiner Finger. Es kommt schon mal vor, dass es reißt, sagt Detlef. Seil straff, fertig. Und dann hoppelt man über den Rasen. Je nachdem, wie gut gepflegt oder nicht gepflegt ist, hoppelt es mehr oder weniger. Hervorragend, Horst. Wir überfliegen die Äcker und Dörfer. Wir überfliegen Tennental. Ich könnte meiner Schwester auf den Kopf spucken. Serra 4. Und sie würde kichern. Verständigung ist gut, aber wir haben hier natürlich Überlagerung. Okay. Oh, da kommt hinten schon die feuchte Luft, siehst du das? Ja. Dies Gepieps ist eben, umso höher das Geräusch, umso mehr es aufwindet und umso tiefer sinkt das Flugzeug ab. Es regnet. Echt? Oh, ja, jetzt. Oh, geht's hier runter. Serra 4 kommt doch auf die 07. Wir landen Richtung Start. Jetzt hört man, dass die Räder auf dem Boden aufgekommen sind und wir über den Boden rappeln. Dann wird man automatisch gebremst durch den Widerstand auf dem Boden. Aber dann gibt es auch eine Bremse im Flugzeug. Leermandal. Weißt du, was da nicht geht? Die was? Bremse. Nee. Genau, die hat an dem Tag nicht funktioniert. Die Bremse geht nicht. Geht das nicht. Ist doch das ist ja unglaublich. Stopp. Und dann sind wir doch ziemlich nah an die Apfelbäume gekommen, hinter denen dann die Straße endet. Mit den Achsenzucken. Von den schwangeren Frauen, die ich getroffen habe, müssten inzwischen fast alle für ihr Kind schon einen Namen haben. Vorbereitend war für mich ein Mädchenname und ein Jungenname ausgesucht worden, fertig zur Hand. Ob ich ganz und normal sein würde, wusste niemand. 1973 hatten die Eltern noch nicht die Wahl, ob sie das Leben dem Zufall überlassen sollten oder nicht. Mein Bauplan ist aber ziemlich perfekt. Play, Risiko. Heute kann entschieden und mitgebaut werden. Jetzt bin ich eine Frau. Ich habe einen Freund. Ich hätte gern ein Kind, wenn ich es nur halten könnte. Ein Kind? Ich müsste entscheiden. Mein Alter macht mich zur Risikoschwangerin. Ich muss entscheiden. Ich stelle ein sogenanntes theoretisches Risiko für mein Kind dar. Bislang hieß entscheiden abwägen. Um das Erbgut meines Kindes zu durchleuchten, musste ich es zwangsläufig gefährden. Stopp! Schichtwechsel, da kommt wahrscheinlich Timmy. Ciao Maria Cristina, wie geht's dir heute? Alles gut, danke. Es war das Übliche los, nichts Besonderes. Mein Hintern sieht, glaube ich, gut aus, Druckstelle ist alles wieder gut verheilt, kann gut sitzen. Okay. Timmy, um zu wissen, ob dein Kind behindert sein könnte, würdest du eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen? Ja, absolut. Ich möchte das wissen, meine Baby ist behindert oder nein. Hand aufs Herz. Play-Angst. Schaut man nach, sieht man eine Abweichung im Bauplan. Eine Laune, wie Trisomie 21. Eine der untersuchten 110 Frauen meines Alters wird sich dann entscheiden. Für das Leben, gegen das Leben. Der Humangenetiker sagt mir, 99 aus 100 Frauen, die mit dem Zukunftsszenario dieser Krankheit konfrontiert werden, sagen, das können wir besser. Und brechen ab. Hauptsache gesund, sagen die meisten. Ein Leben mit einem behinderten Kind muss einer Frau nicht zugemutet werden, sagt das Gesetz. Es gibt kein Recht auf ein gesundes Kind, sagt ein anderer Arzt. Der gefährlichste Moment in deinem Leben ist die Geburt, sagt eine Ärztin. Sie sagt auch, wer genau hinsieht, findet immer eine Abweichung. Ein Arzt wird mir heute zur Abklärung der Risiken einen Bluttest empfehlen können, bei dem das Wort Risiko nicht mehr fallen muss. Es herrscht das Geschäft mit der Angst, die falsche Entscheidung treffen, die falschen Informationen geben, die Entscheidungen rechtfertigen müssen. Der Blick in die Zukunft wird immer schärfer. Next Generation Sequencing wird schon heute gemacht. Er muss nicht mehr nach der einen Genmutation suchen, sagt mir der Humangenetiker. Er kann in meinem Blut nach dem Genom des Kindes fischen. Er kann dort auf allen 22.500 Genen die Abweichungen vom sogenannten Normalgenom erkennen. Und wir müssen entscheiden. In 5 Jahren, sagt er, werden wir noch drängender vor die Frage gestellt, was wollen wir vorher wissen? Ich würde mich am liebsten entscheiden, keine Entscheidungen treffen zu müssen. Ich finde, dass man sich etwas nicht vorstellen kann, ist kein Argument für oder gegen etwas. Die rechte Hand nach vorne ausstrecken. Die Handinnenfläche nach oben wenden. Nichts liegt auf der Hand. Ich lächle. Oft. Stopp. Qualitätskontrolle. Oder warum ich die Räuspertaste nicht drücken werde. Von Helga Haug und Daniel Wetzel. Rimini-Protokoll. Mit Maria Christina Halwachs, Timea Michaili, Admir Cinic, Eike und Claudine Halwachs und anderen. Musik Barbara Morgenstern. Technische Realisation und Regie Helga Haug und Daniel Wetzel. Ton Michael Kube. Eine Auftragsproduktion des WDR 2014. Redaktion Martina Müller-Wallraff.